Und wenn wir auch weit marschieren, einmal kommen wir doch zurück. Dann beginnt für mich und dich mein Schatz erst recht das wahre Glück. Mädchen im Schädchen, bevor die Flucht jetzt geht,